think I better dance now. Hallo, guten Abend und viel Spaß bei den beliebtesten Hits der Woche. Neueinstieg. Ladies and Gentlemen, The Music Maker. Blackbox. Mitglieder Mirko Limoni, Daniel Davoy alias DJ Lilywell, Valerio Semplici, Catherine. Masterwork, Italo House. Hits, Right on Time, I Don't Know Anybody Else. LPs, Dreamland 1990, Remixland 1991. Hobbys, Produzieren und Samplen. Zukunftspläne, auch Live-Konzerte geben. Message. Grazie. Gerade noch aufgesprungen, von 0 auf Platz 30, der erste Neueinstieg, der erste von heute 4 Neueinstiegen, Blackbox und Strike It Up. Ladies and Gentlemen, Top Recording Artist, how delightful. Peter Kent und Luisa Fernandez. Erste Begegnung 1980 in Wien. Gemeinsame Hits, Solo Party, Con Esperanza, La Luna Lila. Vorbilder, Albano und Romina Power. Hobbys, Katzen, Maniküre, Soundtüfteln, Ibiza. Größter Fehler, meine Flugangst. Größter Wunsch, ganz viel Glück. Ja. Das ist es, das stets fröhliche Paar, die spanisch-deutsche Kombination. Von 0 auf 29, Luisa Fernandez und Peter Kent und Illusion. Von 0 auf 29, Peter Kent und Luisa Fernandez und Illusion. Kent und Fernandez, die beiden, die mittlerweile zu Inselmenschen geworden sind und zu den Beautiful People from Ibiza zählen. I wanna give you devotion. Maggie came, but now she's snorting. Time when you know that you're MC, M-I-K-double-E, taking it down on Mikey, M-I-K-double-E. We're gonna take it down and take it down and take it down, Mikey, take it down and take it down and take it down, Mikey, take it down and take it down and take it down, Mikey, take it down, Mikey, down and take it down and take it down, Mikey, M-I-K-double-E. Devotion, Nomad featuring MC Mikey Freedom. Ja, abwärts und abwärts ist die Wiese für Devotion in der 12. Woche von 19 auf 28 und ebenso geht's bei Quartz in der 8. Woche von 23 auf 27. It's too late. We really did try to make Quartz introducing Dina Carroll, It's Too Late, in der achten Woche von 23 auf 27. Und jede Woche das gleiche Spiel für Wolfgang Ambros. Abwärts und bergauf. Diesmal von 25 auf 26. Es braust der Sturm übers Land und treibt die vor sich her. Zu irgendeinem Zü am Horizont, das Atmen fällt da schwer. Es rauscht das Blut in deine Ohren, ein Schritt und kein Zurück. Der Sturm, er gönnt dir keine Ruhe, nicht einmal für einen Seitenblick. Der Weg zu dir selber hört nie auf. Hinter dir geht's aufwärts und vor dir steil bergauf. Der Weg zu dir selber hört nie auf. Hinter dir geht's aufwärts und vor dir steil bergauf. Der Ehrgeiz brennt in deine Augen, es tut dir weh. Du machst es zu und widerwillig bleibst du stehen, dabei ist Stehbleiben oft schon genug. Ein dunkles Irrlicht aus der Ferne hüllt sich kurz in grelles Weiß und es lockt dich hämisch lockend wieder zurück in den Teufelskreis. Und vor dir steil bergauf. Da legst du dir selber, hör nie auf. Hinter dir geht's aufwärts und vor dir steil bergauf. Es geht nicht weiter, du bleibst stehen und schaust dich um und plötzlich spürst zum ersten Mal so eine Art Frieden rundherum. Doch ein Peitschenhieb des Alltags treibt dich weiter irgendwo hin. Du hast glaubt, du bist längst draußen, nein, du bist mittendrin. Denkst du dir selber, hör nie auf. Und vor dir steil bergauf. Da bringst du dich selber, hör nie auf. Hinter dir geht's aufwärts und vor dir steil bergauf. Da bringst du dir selber, hör nie auf. Hinter dir geht's aufwärts und vor dir steil bergauf. Wolfgang Ambros hat das Wesen der Welt erkannt, abwärts und bergauf. Baby, Baby, hier ist Neueinstieg Nummer 3. Ladies and Gentlemen, the Music Maker. Emigrant, Berufung Gospels. Vorbilder, Carole King, Bonnie Raitt, Linda Ronstadt. Erste Nummer 1, The Next Time I Fall, 1986. Größter Erfolg, Lead Me On, 1988. Hobbys, Familie und Mal. Motto, Gott und die Welt mit ihrer Musik frohstimmen. Oh, 0:25, Amy Grant und Baby Baby nach Amerika, auch in Europa am Weg an die Spitze. Amy Grant ist schon in England, in Deutschland, Schweden und Irland top platziert. Carola ist derzeit nur in Schweden, Belgien und bei uns in Österreich erfolgreich. Carola captured via Love Storm, Platz 24. Woche von 29 auf 24. Für sie hat sich der Song Contest ausgezahlt. Carola war das und Captured by Love Storm. Der Aufsteiger der Woche. Ladies and Gentlemen. The Music Maker. Top Recording Artist. OMD. Gegründet 1978 in Liverpool, Großbritannien. Mastermind Andrew McCluskey, geboren 27. Februar 1960 in Merseyside, Großbritannien. Hits Electricity, Enola Gay, Joan of Arc, Locomotion, Souvenir. Aktuelle LP Tax. Zukunftspläne. Putting together a touring band. Message. Hello, hello, this is Andy McCluskey from OMD, or Orchestra from Maneuvers in the Dark. Keep listening to this wonderful program. Later on, there'll be a few good records, including our new single. Thank you. Das war der Aufschlag der Woche von 0 auf 23. OMD oder auch Orchestral Manoeuvres in the Dark 1991. Sailing on the Seven Seas. Ja, manche meinen, die Entwicklung des Hip-Hop könnte an De La Soul vorbeigegangen sein, denn irgendwo schließen sie wirklich nahtlos bei ihrem Comeback an frühere Zeiten an. Aber immerhin, sie sorgen nach wie vor für überfüllte Dancefloors. Ring, ring, ring. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Once again, it's another rap bandit, feeling that I and I can't stand it. Wanna be down with the day glow, knocking on my door saying, hey, yo, yo. Knocking on my door saying, hey, yo, yo, I got a funky new tune with a fly banjo. I can't understand what the problem is, I find it hard enough dealing with my own biz. How they get my name and number? Then I stop and think and wonder about a plan. Yo, man, I gotta step outside. You wanna call me up? Take my number down. It's 2-2-2-2-2-2-2. I got an answer machine that can talk to you. It goes, hey, how you doing? Sorry I can't get through, but what's your name and your number? And I'll get back to you. Yo, check it. Exit the old style, enters the new. But nothing's new by being hawked by a few. Or should I say a flock? Cause around every block there's Harry, Dick, and Tom with a demo in his bone. Now I'm with helping those who want to help themselves and flaunt a nut that's doggy as a dough. But it's not the move to hear the tales of limousines and pails of money they'll make like a pro. I feel like, yo, black disclaiming a tape. Well, actually show the time is fair, I just make. But the songs created in they shacks be so wick, wick, whack. Situations like this, I know hate to give me smiles. Kool-Aid wide and ass. And with the straightest face, I'd be like, hell yeah. I slip them the digits of Papa Prince Paul so I don't go AWOL, but yet I know when they call, they get. Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Check it out. Haven't been to a jam in quite a while. Figure out, catch up on the latest styles. Then piles and piles of demo takes by the miles. All I wanna do is cut on the deck. Crowd blood addition of fear by the mile to the sector. Believer of duty, plug one Moses in. And I be like, yo, G Pasta's all a producer. Now woe is me to the third degree. Maze pulls the funny, so I make like the money. Check, but I'm getting used to this demo abuse. Getting raped and giving birth to a kid. Cause there's no escape from the clutches of a hawker. Attached to my success, sent like a stalker. Make way to my radius, playing fly guy. Try to get my back, they force like Luke's got. Me, myself, and I go to act daily. And rarely do I not. No matter how I dodge, some jackal always nails me. No matter what the plot. And even out on tour, they be like, yo, I gotta take the player back at the hotel. I be like, oh, swell. Einen auch in diesem Song an Me, Myself and I. De La Soul waren das in der zweiten Woche von 20 auf 22. Ring, ring, ring. Yeah, boys, it's time for the Austria Top 30 Show. You know what I'm saying? Check this out. This is Udo Who with the marvelous, the fabulous, chart-reporting genius. Where the boys scream and the girls get loose and all the funky beats rhyme so serious. Yo, before I tell you when to start right with a hoe, it's time to cool down to the Austria Top 30 Show. Yo. I want to run. I want to fly. Diese Woche eher auf der Road to Nowhere unterwegs. In der 9. Wertungswoche von 18 auf 21 die Pet Shop Boys und Where the Streets Have No Name. Seal ist derzeit der meistgespielte in Frankreich. Frankreichs Radiostationen haben gerade ihre Liebe für Crazy entdeckt. Bei uns läuft schon seit 3 Wochen Future Love Paradise, Platz 20. But if only you could see them, you would know from their faces. There were kings and queens followed by princes and princesses. There were future power people throwing love to the loveless. Shining a light cause they wanted it seen. Well, there were cries of why, followed by cries of why not. Can I reach out for you if that feels good to me? And the riders will not stop us, cause the only love they'll find is paradise. No, the riders will not stop us, cause the only love they'll find is paradise. Paradise, yeah. Don't you know that racism in our modern future kids can only lead to no good? And besides, your sons and daughters already know how that feels. One day, all the queens will gather round, spreading love and unity so we can be. It's all to do with drugs, women, and gentlemen, but when your love, and just be with the love, all right. And the riders will not stop us, cause the only drug they'll find is paradise. No, the riders will not stop. Seal ist mit seinem nach ihm benannten Album am Weg an die Spitze der European Top 100 Albums. In seiner 3. Wertungswoche stieg er von 5 auf 4 und in Österreich ist er in der 3. Wertungswoche sogar schon die Nummer 3. Should I go? If you say that you are mine,

Die Zeit. In 5 Sekunden ist es 20 Uhr. Think I better dance now. Viel Vergnügen diese Stunde bei den Top 15 und beim Yesterhit. Auf Platz 15 die Band, die am Donnerstag in Linz im Vorprogramm von Sting spielen wird. Die Rembrandts. Just the way it is. So berühmt werden wie ihre großen Vorbilder, die Beatles und der alte Meister, nach dem sie sich nennen. Das waren die Rembrandts in der 7. Woche von 17 auf 15. Just the way it is. Um You and Me ging's bei Dr. Alban auf Platz 14 mit der Kraft der Hits. Das sind die Ö3 Top 30. We're gonna do a song that you heard before. Here's a story that must be told. Italian Tony, he just sold his house, car, all he got. Went to the States, opened the gates for crime. That's what he was doing again. That's what he was ruling. People in fear shouted out loud, wondering, that's what it's about. Remixed von DJ Stevie B, The Wanderer, auf Platz. Eine oftmalige Nummer 1 von Ö3 Roxette mit dem Joyride. Zuletzt mal ein Roxette mit dem Joyride. 13 Wochen in den Top 3 der Ö3 Top 30. Ja, und außer Roxette gibt es dann noch Roxette. Auf Platz 11 folgen wieder Roxette in ihrer dritten Wertungswoche mit Fading Like a Flower. Und auch mit diesem Titel sind sie im Moment in Richtung Top 10 unterwegs, von 14 auf 11. In a time where the sun descends alone, I ran a long, long way from home to find a home that's made of stone. I will try, I just need a little time to get your face right. Tell me why Heute geht es genau 25 Jahre zurück ins England des Jahres 1966. Vor genau 25 Jahren, am 23. Juni 1966, wurden die Beatles mit Paperback Writer in England die neue Nummer 1 und blieben es dann für 2 Wochen. Und es war im Jahr 1966 der erste Nummer 1 Hit der Beatles. Die Beatles wurden mit dem Paperback Writer vor genau 25 Jahren in England die Nummer 1. Here comes the music. Okay. All you need is some patience and a little practice, and you'll soon be disco dancing with the best. Let's start with the basic 2-beat turn. I'll count it for you like this. Step left, around, and together with the right. Step left, around, and together with the right. Act like the end of a record and fade out. All that cha-cha stuff was just played out. Kill the noise and the instruction. Now's the time for a brief introduction. Zurückgefallen, die Bingo Boys und How to Dance in Amerika gingen immerhin bisher 500.000 Stück über die Ladentische. 500.000 Stück von How to Dance. für einen Hit, Shake Hands mit Lucifer? Naja, zutrauen könnte man ihm's fast. Das war Dieter Bohlen mit seinem Blues System in der 8. Wertungswoche wieder einen Platz vorgekommen. Von 10 auf 9, Lucifer. When do I cry? This breaking heart just hurts me more when we're apart. There are two of us with our secret love. Secret Love, die Bee Gees, eine Band, die sogar schon seit Ende der 50er Jahre unterwegs ist. Apropos. Oh no! Ö3 holt die Vergangenheit zurück. Ö3 präsentiert The Roaring Sixties. Eine Oldie-Nacht der Superlative am 29. Juni in der Wiener Stadthalle und am 30. Juni auf dem Messegelände in Wels. Mit dabei Herman Hermits, Peter Sarstedt, Desmond Decker, Smokey, Drox, die Rubets, Mango Cherry und die Equals. Ö3 holt die Vergangenheit zurück. 29. Juni Wiener Stadthalle, 30. Juni Messegelände in Wels. Ich glaube, das war eine passende Ankündigung. Platziert zwischen den Bee Gees und Rod Stewart. Rod Stewart in der 12. Wertungswoche hat er noch einmal kräftig zugelegt. Von Platz 12 wieder vor auf 7. Another place, running on a cover. of a helicopter blade. Flames are getting higher in effigy, burning down the bridges of my memory. Love may still be alive somewhere, somewhere, where they're down and only dear, 100 steel towns away. For the rhythm of my heart is beating like a drum, with the words I love you rolling off my tongue. No, never will I roam, for I know my place is home, where the ocean meets the sky. Darkness, light it up, light it up, light it up. I can still feel a touch of your thin blue jeans. Running down the alley, I got my eyes all over you, baby. Oh, baby. Das ist so unglaublich, es klingt. Rod Stewart hat Hits wirklich bitter nötig. Seine Ex-Frauen ziehen ihm das sprichwörtliche letzte Hemd aus. In mehreren Prozessen geht es derzeit um rund 40 Millionen. Das Ganze allerdings in Dollar gehalten. So hat Rod eh Glück. Rhythm of My Heart hat diese Woche eben wieder gute Umsätze verzeichnet. Der 12. Wertungswoche von 12 wieder vor auf Platz 7 der Ö3 Top 30. Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm. Schlecht für KLF. In der ersten Wertungswoche gleich in den Top 10 von 0 auf 9. In der zweiten weiter vor auf Platz 6 KLF und Last Train to Trans Central. Let's party, let's party. Have a good time. Here we go. From Bombay to Bangalore, all the Hindus know the score. If you wanna live some more, hare hare hare. If you do not take the vow, you can eat the sacred cow. You'll get karma anyhow. Hare hare hare. Bow down, Mister. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, Mister. We say Radhe Shyam. Right thing with your hands, lay down on the pleasing sand, whatever else your faith demands. Hare, hare, hare. From Bombay to Rajasthan, Nitai go, Radha Shyam, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare Hare. Bow down, Mister, Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, Mister, we say Radha Shyam. Bow down, Mister, Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, Mister, we say Radha Shyam. Jashmir, people kunkun in their hair. At the westerners they stare. Hare, hare, hare. Need a tea lock on your brow. Open like a lotus flower. It's time to check your karma now. Hare, hare, hare. Bow down, mister. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, mister. We say Radha Shyam. Bow down, mister. In der fünften Wertungswoche nicht mehr den Top 3 von der 3, von 2 zurück auf 5, Jesus Loves You und Bow Down Mister. Auf Platz 4 die Nummer 1 der Eurocharts mit Spitzenwertungen in England, Frankreich, Deutschland, Belgien, der Niederlande, der Schweiz, Schweden, Dänemark, Norwegen und Österreich überlegen an der Spitze. Wind of Change, die Scorpions. In der fünften Woche von 7 auf 4, die Scorpions und Wind of Change. Nummer 1 sind sie derzeit in Deutschland, in Holland, in Schweden und in der Schweiz. Die besten 3 von Ö3. Die besten 3 von Ö3. in den Top 3 in der 7. Wertungswoche von 8 auf 3, Chesney Hawkes und The One and Only. Frank Zappas Coverversion seines eigenen Songs ist bisher in Schweden, Norwegen und Österreich ein Renner. Bei uns in der 4. Woche schon auf Platz 2. Frank Zappa, Bobby Brown. Hey there people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme, and I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Get a good, get a good, get a good, get a good. Women's liberation, game creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. Then all she tried to make me say when she had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream, but now I smell like Vaseline, and I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. Wonder, wonder, wonder, wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually me and a friend sort of drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream, with a spindle up my butt till it makes me scream, and I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown. Das ist nämlich auch ein Comeback in der 4. Woche von 5 auf 2. Frank Zappa, Bobby Brown. Die Nummer 1. Is it in his eyes? Oh no, you'll be the same. Is it in his eyes? Wie letzte Woche die Nummer 1. Cher ist der Superstar im Filmgeschäft und auch im Rock-Pop-Geschäft. Der Schub-Schub-Song. Und das waren die Ö3 Top 30 mit Udo Huber, Mitarbeiter Ricky Reinwein. Wir wünschen noch viel Spaß oder gute Nacht. Top 30 von Ö3.